Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer mit mir sprechen möchte heute Nacht, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111. Oder wer sich ein bisschen vorsichtiger vielleicht hier rantraut, nur über Fax, der muss dann die Faxnummer wählen. 0800 5678 110. Beide Nummern kosten euch nichts. Manfred ist der Erste heute Nacht, 51 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich das Thema von gestern. Und zwar die vorletzte Dame, die dich mit den oder wegen der Albträume oder Wachträume angerufen hat. Wir hatten gestern das Thema große Angst. Ja, richtig. Ja. Und da habe ich also Folgendes dazu zu sagen. Ich habe Gott sei Dank nur zweimal solche Albträume gehabt. Das waren wirklich Albträume. Mhm. Der erste war, mein Vater ist 1991 mit Verdacht auf Magengeschwüre ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass es Magenkrebs war. Mhm. Und er war aber durch diese Magengeschwüre dermaßen geschwächt, dass ihn erstmal mit Spritzen und mit künstlicher Ernährung aufbauen mussten, damit er überhaupt die Operation überstehen konnte. Mhm. So, und das ist dann nachher auch gelungen. Also, dass er körperlich einigermaßen fit war. Mhm. Und sie haben ihn dann operiert und er hat sich dann eben herausgestellt, dass es Magenkrebs war. Inwiefern hast du das vorhergesehen? Ich habe nur den Tod vorhergesehen. Wie hast du ihn vorhergesehen? Wie hast du ihn vorhergesehen, den Tod? Er lag. Moment, ich ganz kurz nur. Er ist das erste Mal operiert worden und in der Nacht ist die Naht geplatzt. Mhm. Und dann war eine Notoperation und da konnten sie die Naht nicht nochmal zumachen. Also der Bauchraum ist von oben bis unten offen geblieben, wegen Spülung und so weiter. Mhm. Und er ist dann ins künstliche Koma versetzt worden, weil er die Schmerzen nicht ertragen konnte oder hätte. Also es ist wirklich, ich höre schon, eine sehr schwierige und sehr komplizierte und traurige Krankengeschichte. Aber erzähl uns doch mal bitte, wie du das vorhergesehen hast oder wie du das geträumt hast, vor allen Dingen, wann du das geträumt hast. Ja, ich bin also rund um die Uhr ins Krankenhaus gefahren und den Morgen, bevor er gestorben ist, war ich bis 23 Uhr im Krankenhaus, habe mich so, wie ich war, nur aufs Bett gelegt, hatte Wohnzimmerfenster auf und das ist nur, also nicht einen knappen Quadratmeter groß. Mhm. Und auf einmal stand oder ging er oder kam er durch das Fenster mit seinem Krankenhemd bis an die Schlafzimmertür, hat nur gewunken und ist rückwärts wieder zurück durchs Wohnzimmer und durchs Fenster raus. War das die Todesstunde? Nein, das war 4 Stunden später. Mhm. 2 Stunden später hat mich das Krankenhaus angerufen und hat gesagt, mit ihrem Vater geht es zu Ende, kommen Sie bitte. Achso, also du hattest diese Erscheinung, als er noch lebte? Nein, er war ja im künstlichen Koma. Ja gut, aber er lebte noch. Ja, er lebt noch. Mhm. Und ich war dann kurz vor 0:01 war ich dann im Krankenhaus und morgens um 3:43 ist er gestorben. Mhm. Also man ist geneigt dazu, jetzt zu lächeln und zu sagen, der Manfred spinnt vielleicht oder hat sich da was eingebildet. Ich kenne aus meiner Verwandtschaft 2 ähnliche Geschichten und ich habe irgendwann dann auch gelernt zu sagen, ich will da gar nicht drüber urteilen. Vielleicht gibt es solche Phänomene, jedenfalls ist derjenige, der das wahrgenommen hat, in seiner Wahrnehmung ernst zu nehmen. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste dabei. Ich danke dir für deinen Anruf. Nee, Moment, eins noch. Ein Cousin von meiner Bekannten, da habe ich auch im Bett gelegen, da habe ich allerdings geschlafen und habe geträumt, das Telefon geht und dann habe ich mich gemeldet und dieser Cousin sagt zu mir, ich muss jetzt gehen, bringst du mich weg? So, und das war genau 23:23 Uhr. Und dann habe ich die Bekannte angerufen und habe gesagt oder gefragt, sag mal, ist irgendwas mit dem Jürgen? Da sagst du, bist du verrückt? Ich sage, nee, der hat mich gerade angerufen, er hat sich von mir verabschiedet und hat gesagt, bringst du mich weg? Und dann ist es hinterher auch passiert, dass er gestorben ist. Und er ist dann auch fast auf 4 Stunden genau verstorben und die Ich wünsche dir, dass du so etwas nicht noch öfters erlebst, weil das macht einen ja schon sehr unsicher. Und das hat die Anruferin gestern ja auch erzählt, dass das schon auch mit großer Angst verbunden ist. Ja, und deswegen bin ich froh, dass ich das bis jetzt nur zweimal erlebt habe. Hoffentlich bleibt es dabei, mein Freund. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Andreas, 20 Jahre alt, morgen. Guten Morgen. Andreas, jetzt machen wir beide erstmal eine kleine Übung. Du gehst zu deinem Fernsehgerät und drehst den Knopf leise. Oder ja, machst es mit der Fernbedienung, wie auch immer. Hab ich. Gut. So, jetzt können wir beide reden. Das haben wir in der gleichen Rückkopplung. Ja. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist Epilepsie. Mhm. Bist du selbst betroffen? Bitte? Bist du selbst betroffen? Ich bin selbst betroffen, ja. Mhm. Seit Geburt? Von Geburt an? Nein, nicht von Geburt an. Also mein epileptischer Anfall hat mich am 7.5. diesen Jahres überrascht bei meinen Eltern im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr? Ja, also auch zum ersten Mal in meinem Leben. Und wie war das bei euch im Garten? Ja, also ich bin ziemlich aufgeregt gewesen, also rege mich ziemlich schnell auf immer und habe auch vorher für meine Oma und Opa auf dem Roller hier, also Motorroller habe ich auch, darf ich aber immer nicht mehr fahren, eine Kiste Fachinger geholt und musste auf dem Weg zum Einkaufsladen dreimal anhalten, weil mir ganz komisch vor Augen wurde. Erzähl doch mal von der Geschichte da im Garten, was ist da passiert? Und dann, ja, dann bin ich nach Hause gefahren und dann sofort im Garten gestürzt und dann habe ich auch im Garten gearbeitet. Und mein Vater, der hat mich beobachtet, wie ich ganz langsam Unkraut gezupft habe und mich ganz komisch verhalten habe. Ja. Ja, und dann merkte ich irgendwie, dass ich ruhiger wurde und ganz komisch wurde. Und mir wurde dann auch komisch. Und ja, dann ist später meine Mutter rausgekommen, wollte mir was zu trinken geben. Mhm. Und ja, ich war ja in der Hocke. Und dann sah sie mich da auf einmal liegen. Kannst du dich erinnern oder bist du bewusstlos gewesen in dieser... Also ich bin bewusstlos gewesen. Mhm. Wie lange? Also lange, vielleicht 5-6 Minuten. Mhm. Können auch 10 gewesen sein, also... So einen ganz schweren Anfall, auch mit Schaum vor dem Mund? Also ein bisschen hatte ich auch, ja. Mhm. Wie war dir zumute, als du dann wieder wach geworden bist? Ja, normal bin ich ja nicht wach geworden bei meinen Eltern zu Hause, sondern im Krankenwagen kurz. Mhm. Und ich war auch 6 Tage im Krankenhaus wegen des Anfalls. Mhm. Und als ich den Anfall bekommen hatte, habe ich kurz bei meinen Eltern im Garten, hat mein Vater mich angesprochen, ich hatte ja noch einen Kaugummi im Mund gehabt, und hat mein Vater mich angesprochen, dass ich das ausspucken sollte. Und dann war ich wieder weg. Mhm. Als du dann im Krankenwagen oder im Krankenhaus aufgewacht bist, wie hast du dich denn dann gefühlt? Ganz scheußlich, weil meine rechten und linken Schultern von den Armen taten sehr schlimm weh. Da mein Vater mich festgehalten hatte, wollte mich natürlich ruhig stellen. Mhm. Und dabei hat er mir wahrscheinlich die Arme ein bisschen ausgekugelt. Mhm. Jetzt ist das, ich weiß gar nicht, ob das normal ist oder ob das öfter vorkommt, dass man auch im fortgeschritteneren Alter noch an Epilepsie leiden kann oder dass sie ausbricht, weiß ich nicht. Ich dachte immer, dass man das von Kindheit an hat. Haben die Ärzte das denn gleich richtig diagnostiziert bei dir? Ja, es war so, ich bin ja, wie gesagt, erst mal 6 Tage da gewesen. Dann haben sie zu mir gesagt, hier, Herr Versonke, Sie hatten einen Krampfanfall. Mhm. Und dann habe ich erstmal nachgefragt, was es ist, weil ich mich damit nicht auskenne. Mhm. Also haben sie dir das nicht direkt erklärt, um was es ging? Und dann haben die mir das ein bisschen erklärt, so, nur über einen epileptischen Anfall nicht. Wussten die das denn dann da schon? Ich denke mal ein bisschen ja. Mhm. Okay, ja. Nun ist es diagnostiziert. Wie gehst du denn damit um? Ja, sehr schlecht, weil ich werde ziemlich viel gehandelt von meinen Kollegen. Wie oft hat sich das denn jetzt nochmal wiederholt seit dem Mai? Also seit dem Mai hatte ich keinen epileptischen Anfall mehr gehabt. Wie, und deshalb wirst du gehänselt, weil du einmal einen Anfall hattest? Ja, weil ich bin seit dem Anfall bin ich 50% schwerstbehindert. Inwiefern? Ja, inwiefern wegen der Krankheit eben, weil ich auch medikamentös eingestellt bin und eben noch... Ja, in welcher Beziehung bist du denn jetzt behindert? Hat das auch organische Schäden bei dir verursacht, dieser eine Anfall? Ja, also ziemlich dolle Müdigkeit und sowas. Und Aber so, du kannst dich bewegen. Vergesslich sehr doll. Ja. Und also, das ist eben sehr hart für mich, weil... Aber so körperlich geht's hier ganz gut. Du kannst dich bewegen, du hast keine Lähmungserscheinungen. Nein, das hab ich nicht. Aber hin und wieder habe ich wieder Schmerzen in den linken und rechten Arm eben. Und teilweise zucke ich auch noch. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Also vorher, ich bin ja in dem Beruf geblieben. Also ich mache gerade eine Ausbildung als ein Gartenbauwerker. Und das geht weiter, das kannst du weitermachen. Das geht weiter. Nur das Blöde für mich ist, seitdem ich bei einem Neurologen war, hat er mir verboten, Roller und Auto zu fahren. Und eben 2 Jahre lang nicht an Maschinen zu dürfen. Aber das ist ja vielleicht ganz vernünftig, dass du kein Auto mehr fährst und keinen Roller fährst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und nur, ich beschäftige mich nur mit meiner Krankheit. Und mein Meister und meine Eltern und auch Kumpels von mir, die sagen immer zu mir, Mensch, komm doch von deiner Krankheit weg. Denk an was Schöneres, weil du machst dich damit verrückt. Und ich merk auch, wie ich immer nervöser werde. Und Andreas, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fall, wo ein Fachmann, ein Psychologe ran muss. Ja. Du weißt, dass ich hier einen immer habe, ne, im Hintergrund. Wenn nicht, dann sage ich es dir hiermit. Das weiß ich nicht. Ja, ich möchte jetzt Folgendes vorschlagen. Du legst jetzt gleich mal den Telefonhörer auf, legst ein. Und dann wirst du von uns nochmal angerufen. Und dann wird der Peter, der ist heute Nacht hier, das ist mein Psychologe, der wird sich mit dir noch eingehend unterhalten und dir sicher die eine oder andere Hilfestellung geben können oder den Hinweis, wie man dir ein bisschen helfen könnte. Das finde ich sehr nett von dir, Domian. So machen wir das, ne? Ja, und dann habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar, ob ich eventuell 2 Autogramme von dir haben kann. Ja. Eins für mich und eins für meinen Kumpel eventuell. Kannst du haben, ja. Also wenn der Peter dich gleich anruft, gibst du dem deine Adresse und dann wird das schon funktionieren, okay? Das finde ich sehr nett. Alles Gute, Andreas. Vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ja, da kommen wir nicht zu, das ist Zufall. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit André. Und André ist 24 Jahre alt. Hi. André. Hallo, ja, ich bin da. Ja, André, was ist dein Thema? Ich habe halt ein Problem mit meiner Potenz. André, mach bitte mal, ihr müsst das auch lernen, mach bitte mal den Fernseher leise im Hintergrund. Mach ich gerne. Ja. So, ich habe ihn leiser gedreht. Na, das ist sehr schön von dir. Und jetzt sagst du nochmal bitte, ich habe es nicht richtig verstanden. Du hast Probleme mit deiner... Ich habe halt Potenzprobleme. Ach, Potenzprobleme, ja. Deprimiert mich ganz sehr. Weil ich habe... Das letzte Mal waren wir halt mal auf dem Campingplatz mit einer sehr bildhübschen Frau und mit der hatte ich eine sexuelle Erfahrung gemacht. Ja. Und wo es dann halt drauf ankam, habe ich halt versagt. Und seitdem ich das erste Mal versagt habe, versage ich immer wieder. Wie oft hast du denn seitdem versagt? Ich schätze zwischen 8 und 10 Mal. Ich traue mir gar nicht mehr, irgendwie ein Mädchen anzusprechen. Wie sieht das Versagen denn ganz konkret aus? Hast du überhaupt gar keine Lust auf Sex oder kriegst du einfach keinen hoch? Also Lust habe ich schon, also es reizt mich auch immer ganz sehr. Aber dann halt, wenn es drauf ankommt, dann... Und vorher ja, und vorher hat alles ganz normal geklappt. Vorher hat alles geklappt, ja. Wie kam es denn eigentlich dazu, damals auf dem Campingplatz, dass es nicht geklappt hat? Was hat dich da gestört? Oder erzähl mal, irgendwas muss dich da irritiert haben. Ja, und das beschäftigt mich heute halt immer noch, weil es ist für mich echt ein Rätsel. Und seit ich da das auch immer verpasst habe, seitdem geht halt gar nichts mehr. Also du hast überhaupt keine Idee, woran es damals gelegen haben könnte? Nein, das... Überhaupt nicht. Hätte die Frau denn gefallen? Ja. Fandst du die richtig gut? Fandst du die richtig geil? Ja, sie war echt geil. Ja. Hat die denn irgendwas mit dir gemacht oder von dir verlangt, was vielleicht nicht so deinen Vorstellungen entsprochen hat? Ja. Aber wer... André? Hallo? Hallo? Ah, es ist die Leitung zusammengebrochen. versuchen wir ihn nochmal reinzuholen. Da war, ich vermute, dass er mit Handy auch angerufen hat. Dann machen wir mit Sabrina mal weiter. Sabrina ist 29 Jahre alt. Hallo Sabrina. Ja, hallo. Hallo. Ich hoffe, die Leitung wird besser. Ja, ja, doch. Also. Dein Thema, Sabrina. Mein Thema, das ist Neurodermitis. Ja. Und zwar habe ich das mit 19 Jahren ganz plötzlich von heute auf morgen bekommen. Ganz plötzlich von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, mhm, genau. Und ich muss dazu jetzt schon mal vorab sagen, ich bin jetzt gesund seit einem Jahr. Jetzt sag doch mal, ich meine, das ist zwar eine sehr populäre Krankheit, ja, aber beschreib dennoch mal die ganzen, die Hauptsymptome dieser Krankheit. Also die Hauptsymptome, die sind so entsetzlich, dass sie dann wirklich die letzten Nerven rauben und man wirklich meint, man übersteht die nächste Nacht nicht. Also es war auch für mich das Allerschlimmste, nachts ins Bett zu gehen, mhm, schlafen zu müssen, und es klappt einfach nicht, weil der Körper juckt. Das ist eine Entzündung, die sich bei mir hauptsächlich am Oberkörper und an den Armen abgespielt hat, und ich kam nicht mehr zur Ruhe. Das sind so eine Art Pusteln, ne? Auf dem Ort. Das sind keine, es ist bei jedem unterschiedlich. Dieses Bild, das äußert sich bei dem einen als Pusteln. Bei mir war es einfach eine großflächige Entzündung, die wie eine Verbrennung war. Mhm. Die aber entsetzlich juckt und entsetzlich, was einen wahnsinnig machen kann. Ja, ja, und das schmerzt halt auch, weil man kratzt halt so lange, da ist der Juckkreis, aber man kratzt so lange, bis man halt Schmerzen hat. Mhm. Das ist so exzessiv, dass man nachher, also bei mir war es so, ich hatte wirklich von Gesicht bis Bauchnabel und die Kniekehlen, ich hatte wirklich alles auf und alles wund. Mhm. Und das war ein Zustand, wo ich wirklich schier dran verzweifelt bin. Nun weiß ich von Menschen, die Neurodermitis haben, dass die alles Mögliche unternehmen, ja, oder unternommen haben und es irgendwie dann doch nicht. Ja, genau, das war bei mir halt auch so. Ich habe wirklich alles gemacht, und es war halt so, dass ich das alles gar nicht hätte machen können, wenn meine Eltern und auch mein damaliger Freund, jetziger Ehemann, mich nicht so unterstützt hätten. Also mein Mann hat mich halt sehr moralisch unterstützt und meine Eltern halt finanziell, und anders wäre das überhaupt nicht machbar gewesen, weil das kostet ja auch alles. Man probiert dieses, man probiert jenes, und es gibt so viele Sachen, und man meint, man muss irgendwie alles probieren, nur um endlich Heilung zu bekommen. Mhm. Also bei mir war es jetzt halt so, dass es halt aufgetreten ist und die ganze Familie ratlos war. Und ja, man fragt sich ja, also ich frage mich dann auch, was ist jetzt der Grund? Und weil es so plötzlich kam, lag halt die Idee nahe, dass es halt ein psychischer Grund ist, weil es halt so plötzlich... Könnte natürlich sein, dass der Auslöser... Ja, und das war halt auch, womit mich meine Familie anfangs sehr genervt hat, weil ich persönlich für mich habe diesen Auslöser so nicht sehen können. Mhm. Und habe dann eine Rückführungstherapie gemacht. Mhm. Und habe dann halt verschiedene Stufen in meinem Leben gesehen, die aber für mich nicht so gravierend waren, muss ich sagen, dass ich für mich eine Klarheit hätte haben können, ja, das war jetzt die psychische Ursache dafür, dass ich Neurodermitis bekomme. Also bis heute keine Klarheit? Doch, ich habe Klarheit. Und zwar hat mich diese Rückführung dann dazu gebracht, für mich Klarheit zu finden, dass ich im Grunde meiner Intuition glauben kann, weil ich hatte wirklich einen ziemlichen Krieg mit der Familie und allen Leuten drumherum, weil es immer ging, ja, das ist halt dein Freund, weil mit dem war ich dann halt damals erst ein halbes Jahr zusammen. Und ja, es hieß also wirklich, es muss von außen kommen, und es war vorher alles in Ordnung. Mhm. Und ja. Was ist denn jetzt deine Idee oder Überzeugung, woher genau, es kommt? Genau, das war dann halt so, dass ich mir halt so klar war, das ist es nicht die Psyche, und habe dann einfach auf meine Intuition auch weiterhin getraut und habe halt dann auch daraufhin immer nur noch die Wege eingeschlagen, die mir was brachten oder wo ich dachte, das wird Erfolg haben. Und habe dann eine Ausbildung zur MTA auch angefangen, was der größte Fehler war, weil die musste ich dann zwar zu Ende machen, aber... Ich bin ja jetzt ganz gespannt, was die Ursache ist. Ja, ich will das auch. Ich wollte jetzt nur erzählen, warum ich überhaupt auf das Thema das erste Mal kam, dass es halt Parasiten waren bei mir. Parasiten waren ja, es bei dir? Ja, es ist also so, dass ich... Aber halt. Ja. Jetzt, das wird mir zu viel alles. Ja. Was hat das mit der Rückführungstherapie zu tun? Ja, das war halt so, in der Rückführung, es war halt so, ich habe ja für mich innerlich gewusst, dass die Psyche das eigentlich nicht ist, aber ich war so verunsichert. Man weiß ja auch nicht mehr, was man machen soll. Das ist halt, dann ist das heißt, die Rückführungstherapie hat dir verdeutlicht, dass es nichts mit Psyche zu tun hat, oder wie? Ja, und dass vor allen Dingen ich es einfach auf meine innere Eingebung hören muss. Also so, und wer hat dir innerlich eingegeben, dass es Parasiten sind? Ja, also, jetzt nochmal, meine MTA-Ausbildung. Mhm. Da habe ich halt, da muss man ja auch über das Blutbild lernen und über die verschiedenen Blutzellen. Und da bin ich dann auf die eosinophilen Zellen gestoßen. Das sind weiße Blutkörperchen. Mhm. Und die haben nun die Eigenschaft, vermehrt aufzutreten bei einer Parasitenentzündung, aber auch bei Allergikern. Mhm. Und ja, da war für mich irgendwie so dieser Haken. Ich habe mich halt gefragt, warum bei Parasiten wie bei Allergikern ausgerechnet diese Zellen erhöht sind. Und man sagt ja auch, also... Also, Das heißt, du hast Parasiten. Das ist dann durch diese Untersuchung herausgekommen. Ja. Wurde denn dann gleich dieser Zusammenhang hergestellt, dass die Parasiten verantwortlich sind für die? Ja, dann habe ich halt selbstständig halt auch Ärzte aufgesucht, die das endlich mal untersuchen sollten. Und das war halt so, dass diese Eier, also ich habe Ascariswürmer gehabt, die waren halt nicht so leicht zu finden. Wie holt man sich denn eigentlich sowas? Also ich denke halt über, wie sagt man, Fäkal-Oral-Infektion. Das heißt, es gibt auch sehr viele Menschen, die diese Krankheit sowieso in sich tragen, oder diese Wurmeier, und die gelangen dann mit Handkontakt durch Toiletten und so weiter dann halt wieder an andere Hände und in andere Münder, und dadurch ist der Kreislauf dann geschlossen. Wie hast du die Parasiten weggekriegt? Ja, also dann wollte ich nur dazu sagen, dass ich dann irgendwie lange Zeit versucht habe, die loszuwerden. Es hat nicht ganz geklappt, dann habe ich es aufgegeben. Und dann habe ich ein ganz toll, also die ganzen chemischen Mittel haben nicht funktioniert. Dann habe ich durch Zufall, auch wieder Intuition, letztes Jahr im Winter, also Weihnachten, mir ein Buch gekauft, worin eine amerikanische Ärztin genau beschreibt, wie das zu dieser Infektion kommt und wie man die los wird. Und ich habe das gemacht und ich bin halt jetzt gesund. Nun weiß ich immer noch nicht, wie du es losgekriegt hast. Ja, das ist halt sehr kompliziert und ich möchte hier auch keinen irgendwie zu irgendwelchen Dingen animieren, die nachher... Sag mir so grob, ist es... Also es ist einmal eine Sache, dass man pflanzliche Mittel einnehmen muss. Das sind wirklich Pflanzenstoffe. Aus einer Walnusstinktur ist das eine geworden, und das andere ist Wismut. Das haben auch schon früher die Bauern und so weiter. Also diverse Naturtinkturen. Genau, und dann aber auch ein elektrisches Verfahren, womit man halt seinem Körper Schwachstrom zuführt. Das wird jetzt gefährlicher an als man merkt es überhaupt nicht. Und damit dann halt auch die Interzellularräume erreicht. Wie lange hast du denn dich dann mit der Krankheit dennoch rumgeschlagen? Ich würde sagen, das war dann nach 4 Monaten wirklich so, dass ich dann eigentlich wieder mehr essen konnte. Ach, also nicht mal ein Jahr? Nee. Und jetzt geht es mir so gut wie in meinem ganzen Leben nicht. Also ja, also das heißt jetzt wahrscheinlich schon sehr lange, wenn das mit 19 Jahren aufgetreten ist. Also ich habe 10 Jahre das gehabt. Also ich habe jetzt wirklich letztes Jahr im Winter das erst angefangen. Also sprich eigentlich Januar diesen Jahres. Ich habe dich gerade gefragt, wie lange du dich mit der Krankheit rumgeschlagen hast. 10 Jahre. Du hast 4 Monate gerade gesagt, da haben wir uns sehr missverstanden. Nein, 4 Monate habe ich für die Therapie gebraucht, bis ich verstehe. Also, das heißt jetzt, dass das auf jeden Fall ein Hinweis sein kann für Menschen, die Neurodermitis haben, dass sich auch diesbezüglich untersuchen lassen sollten. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und auch vielleicht da irgendwie auf die Fährte zu kommen. Und, stopp. Und was halt auch wichtig ist, wenn denen so ist, dass sie das Gefühl haben, da könnte wirklich sowas sein, also die sollen diese Blutkörperchen untersuchen lassen. Und wenn dann kein Parasitenei in dem Stuhl gefunden wird, würde ich trotzdem nicht aufgeben. Und vielleicht sollen sich mal in den Buchläden umgucken. Da gibt es halt ein Buch, das ist blau-grün. Und da steht halt alles drin. Und bei mir hat es funktioniert. Ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Ja, Es so geklappt hat. Und vielleicht war dies ja auch ein Hinweis für den einen oder anderen, zumindest diesbezüglich sich da ein bisschen weiter eingehender untersuchen zu lassen. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Weg aus dieser ganzen Misere. Sabrina, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Rita. Und Rita ist 57 Jahre alt. Hallo Domian. Rita, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Politik. Politik? Ja. Mann, haben wir mal ein großes Thema jetzt. Ja, sehr großes Thema. Du möchtest ganz einfach mal so über Politik reden? Jawohl. Oder über was Spezielles? Also ich rege mich auf, ich habe ja heute was im Fernsehen gesehen, also gehört in den Nachrichten, dass man also demnächst bei Arztbesuche 20 Mark bezahlen soll. Ja. Und das finde ich unverschämt, denn ich finde, die Politiker, die schröppen uns sowieso an jede Ecke. Ja. Und der arme kleine Bürger, der muss es ausbaden. Ja. Hat das denn schon dazu geführt, dass du beispielsweise gar nicht mehr wählen gehst, weil du einfach sagst, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will mit der Politik überhaupt gar nichts mehr zu tun haben? Hallo? Hallo? Ja, sagen wir so, heute mit unseren Leitungen hier. Jetzt ist Rita auch weggebrochen. Dann machen wir weiter mit wem? Frage in die Regie. Machen wir erstmal ein Päuschen. 1.29 Uhr, eine kleine Pause. We'll be right back. 1.29 Uhr und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wer mit mir reden will, der kann anrufen unter 0800 5678 111. Über welches Thema auch immer. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Unser Thema morgen, das muss ich doch jetzt nochmal ausführlich sagen, ist ein für uns auch heikles Thema, da wir nicht wissen, ob hier genügend Leute bereit sind, sich zu diesem Thema zu äußern. Das Thema ist ein heikles Thema, denn es geht um Geld. Es geht um sehr viel Geld. Unser Thema morgen Nacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt Club der Millionäre. Und ich möchte mit steinreichen Leuten sprechen. Mit Leuten, die mindestens, aber wirklich mindestens 1 Million Mark schwer sind. Gerne mit Leuten, die mehrere 100 Millionen Mark schwer sind. Also, wer von euch so viel Geld hat und gerne mit mir, natürlich auch gerne anonym, hier reden möchte, wie er zu dem Geld gekommen ist, was es bedeutet, so reich zu sein und welche Schwierigkeiten man vielleicht auch hat. Man denkt ja immer so, wenn man reich ist, dann hat man gar keine Sorgen. Aber ich glaube, so einfach ist das Leben auch gar nicht für die Reichen. Ich würde gerne morgen mit sehr reichen Leuten reden. Also, morgen heißt unser Thema Club der Millionäre. Millionäre, traut euch hier bei mir morgen anzurufen. Heute können auch Leute anrufen, die keine Millionäre sind oder vielleicht nur Sozialhilfe empfangen. Das ist mir völlig wurscht und das ist völlig egal. 0800 5678 111, die kostenfreie Telefonnummer, kostet ja auch nichts. Wir sollten vielleicht morgen eine nicht gebührenfreie Telefonnummer einrichten, hier damit die Millionäre noch ein bisschen was abzahlen können. Nein, das werden wir natürlich nicht machen. Und die Faxnummer nochmal 0800 5678 110. Helmut. Helmut ist dran und Helmut ist 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Kein Millionär. Nee, nein. Wenn ich das wäre, dann könnte ich mir vielleicht selbst helfen. Ja, und was geht's denn bei dir? Was ist dein Thema? Ja, also ich bin unheilbar krank. Mhm. Das ist mir auch gesagt worden von den Ärzten. Was hast du für eine Krankheit? Ja, was man hat, Krebs natürlich. Mhm. Bei mir ist das Problem, wie kann man das ansehen, weil mir das aus dem Hals rauswächst. Aus dem Hals rauswächst? Aus dem Hals, ja. Auf der rechten Halsseite. Nach außen? Nach außen, ja. Ein Geschwür, ein Geschwulst, oder was? Ein Geschwür am Hals. Hm. Wie groß ist das Geschwür? Wie weit kann man das sehen? Ja, das kann man sehr gut sehen. Ich tue das natürlich bekleben mit Pflaster und sowas. Ne? Nee, beschreib's mir mal. Also so groß wie ein Markstück, oder? So groß wie ein Markstück, so groß wie ein Handball. Wie ein Handball? Ja. Nicht so groß wie ein Fußball, aber so groß wie ein Handball. Du hast ein Geschwür am Hals, das so groß ist wie ein Handball. Ja, richtig. Wie lange schon? Ja, das ist ganz klein angefangen. Am Hals natürlich auch. Ganz klein. Und das hat mich ein Jahr lang gar nicht gestört. Das war unwichtig für mich. Mhm. Konnte ich wohl ertasten, aber mehr war da auch nicht. Das konnte man äußerlich gar nicht sehen. Mhm. Ja, und mit einmal nach so einem Jahr oder was, also ist es angefangen zu wachsen. Wie verrückt. Mhm. Ja, und da bin ich jetzt dann 7 Mal dran operiert worden. Ja, wie viele Jahre hast du, schlägst du dich jetzt damit schon rum? Habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Ach, ungefähr, ungefähr. Und bist jetzt mehrere Male daran operiert worden? 7 Mal. 7 Mal. Und man hat man das ganz weggeschnitten jedes Mal? Hat man jedes Mal versucht, immer ganz wegzuschneiden. Und das ist wieder so aggressiv gewachsen? Ja, also das ist wie, also unglaublich ist das, ne? Das wächst wie verrückt. Wie sieht das aus? Ist das hell? Das ist jetzt natürlich alles ganz dunkelrot, das blutet jetzt auch manchmal. Du hast gerade gesagt, du versuchst das zu kaschieren, indem du überklebst, aber wie kannst du das überkleben, wenn du so ein Handballgeschwür hast. Ja, das mache ich mit Pflaster. Ja gut, dann sieht es ja dennoch. Dann, natürlich sieht man das. Mhm. Es bleiben sogar Leute vor mir stehen und begucken mich. Ne? Mhm. Vor allen Dingen natürlich Kinder. Ne? Das kann ich aber gut verstehen, bloß bei Erwachsenen kann ich es nicht verstehen. Mhm. Ne? Also du meinst das natürlich in dem Sinne, dass du die Äußerlichkeiten überklebst, aber die... Richtig. Wenn ich da so mit rumlaufen würde, könnte ich gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ne? Dann wäre es natürlich... Man sieht aber trotzdem, dass es halt so ein großes Geschwulst ist. Ja, ne? eben, na klar. Ne? Es ist blutig sogar, sagst du? Ja, es blutet manchmal, dann manchmal blutet es nicht, aber manchmal dann blutet er wie verrückt. Ne? Und dann... Ach, ich merke das manchmal gar nicht. Dann, aber Helmut, was sagen denn deine Ärzte dazu, dass das immer wieder so wächst? Ja, die sagen... Ja, auf nichts mehr. Es gibt, da gibt's nichts mehr zu sagen. Wechselst natürlich, du? Natürlich. Habe ich jetzt natürlich auch, ne, weil es ja eben Krebs ist, was am Hals angefangen ist, habe ich natürlich jetzt auch Lungenkrebs. Also es hat gestreut jetzt auch. Oh ja, natürlich, ne? Mhm. Ja, und ich versuche jetzt seit April, mache ich jetzt eine Chemotherapie. Mhm. Aber... Hat man es denn aufgegeben, das nochmal zu operieren? Das kann man nicht mehr operieren. Warum nicht? Ja, also wenn... Mir ist das gesagt worden, wenn man das nochmal wieder offen machen würde, das würde nie wieder zugehen. Und also, wenn man das sehen würde, dann kann man das auch gut verstehen. Ne? Das geht mit bestem Willen nicht mehr. Das, also ich kann's verstehen. Das kann also, man nicht mehr offen schneiden. Also du hast jetzt auch dann noch Lungenkrebs bekommen. Das habe ich natürlich, da ist immer das Naheliegendste. Ne? Und wirst dich jetzt eine Chemotherapie unterziehen müssen? Nee, das mache ich jetzt schon. Bist du dabei? Ach, in der Fall machst du das schon. April, ja. Und Chemotherapie ist ja nur eben so, das ist ja nicht irgendwie Chemotherapie, da gibt es ja immer verschiedene Anwendungen. Mhm. Das wird ja immer da im Krankenhaus gemixt. Mhm. Und die erste Mixtur, wie ich angefangen bin, die hat geholfen. Mhm. Da wurde das sogar kleiner. Mhm. Das war tolle Sache, war das. Mhm. Aber es ging nicht, da ging meine Nieren kaputt. Mhm. Also musste das wieder aufgegeben werden. Mhm. Und danach habe ich jetzt noch 5 oder 6 andere gekriegt, ja, und sinnlos. Es schlägt nicht an. Nee, das wächst. Ja, der ersten hatte ich noch nicht mal Lungenkrebs. Das habe ich danach auch noch gekriegt, ne? Obwohl ich da schon Chemo gekriegt habe. Ne? Das heißt, diese Chemotherapie hat den Lungenkrebs ausgelöst? Nee, das nicht. Aber, Sicherheit nicht. Aber es hat auch nicht angeschlagen mit dem Lungenkrebs. Nee. Auch nicht. Nee. Also im Prinzip hat sich gar nichts geändert, obwohl du diese... Gar nichts. Schlimmer. Tut das weh eigentlich auch? Ja, das ist das Allerschlimmste. Ja, nun fängt das auch noch an. Also weh hat das schon länger schon getan. Also das war alles mal auszuhalten. Aber jetzt habe ich manchmal Schmerzen, das ist dann Wahnsinn. Ne? Das kann man... Gott sei Dank gehen die aber dann auch noch Gott sei Dank wieder zurück. Wenn es nicht wieder zurückgehen würde, ja, dann will ich verrückt werden. Ne? Wo ist denn dieser Ball? Ist der direkt unter dem Kinn oder an der Seite? Das ist genau, ja, rechts, wo die Halsschlagader ist. Rechts, wo die Halsschlagader ist, ja. Das heißt, du kannst doch auch nie wahrscheinlich normal schlafen. Nee, das ist jetzt die letzten Tage auch noch dazu gekommen. Seitdem die Schmerzen gekommen sind, brauche ich gar nicht mehr ins Bett gehen. Sobald ich liegen tue, aus. Dann ist das so, als wenn da ein Messer reinstechen, ne? Dann muss ich wieder aufstehen. Du klingst ganz verzweifelt. Wer wäre das in meiner Lage, sind und ich. Mhm. Das ist ja wohl ganz klar. Ne? Vor allen Dingen geht mir das auch darum. Du hast ja massenweise Zuschauer. Mhm. Vielleicht gibt es da irgendjemanden. Also ich gehe jetzt nach einem kleinen Krankenhaus. Die haben zwar nur Onkologie. Mhm. Ne? Und ich versuche auch wirklich alles, mir zu helfen. Mhm. Aber... Ich sehe das manchmal so im Fernsehen und sowas, ne? Dann haben die da so Versuchsprojekte und sowas da mit Krebs und sowas. Ich habe nämlich nichts mehr zu verlieren und vielleicht hat irgendwie einer da irgendwie einen Rat für mich oder sowas, ne? Also, wo ich mich dahin wenden kann. Also du warst bisher noch an keiner wissenschaftlich führenden Uniklinik irgendwo? Doch, ich bin auch in 5 Wochen habe ich in Hannover im Krankenhaus gelegen. Ja, das hat aber auch mir gar nicht genützt. Da bin ich in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Bin ich gewesen. Also du wärst sehr interessiert daran, falls jemand aus diesem Bereich zuhört und der vielleicht eine Fachklinik weiß oder ein bestimmtes Verfahren. Vielleicht hat einer... Natürlich werden wir das dir mitteilen, wenn jemand hier anruft oder faxt, auf jeden Fall. Kann ich dir versprechen, auf jeden Fall. Wäre toll, ne? Vielleicht hat irgendjemand Erfahrung damit, ne? Der sagen tut, ey, da musst du hingehen. Ja. Bist du verheiratet? Nee, ich bin nicht verheiratet. Doch. Gott sei Dank nicht. Wieso Gott sei Dank? Ja, dann müssen ja alle anderen noch mitteilen, ne? Ich bin froh, dass ich habe zwar eine Lebensgefährtin, aber ich bin Gott sei Dank nicht verheiratet. Ach, du hast aber schon eine Freundin, also mit dem. Doch, ja. Was sagt deine Freundin dazu? Ja, meine Freundin, die hat natürlich viel Verständnis, weil sie eben Krankenschwester ist vom Beruf. Mhm. Und die können das eben besser alles verstehen. Mhm. Wie ist es beruflich? Du kannst ja wahrscheinlich natürlich nicht mehr arbeiten. Nee, ich bin natürlich für Rentner. Also was hast du vorher gemacht beruflich? Ich bin Auslandskaufmann vom Beruf. Mhm, ja. Die Ärzte, mit denen du es jetzt zu tun hast, machen die dir noch irgendwie Hoffnung, dass sie sagen, wir kriegen es schon hin? Oder das machen sie nicht mehr. Die haben wortwörtlich zu mir gesagt, ja, wir versuchen das noch zu verlängern, aber helfen können wir ihnen nicht. Wie geht man damit um? Das ist ja quasi das... das kann man nicht mit umgehen, das kann man nicht. Ja, ja, ja. Man kann, ja, natürlich, man versucht damit umzugehen, aber im Grunde genommen kann man das gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Es ist ja nicht bloß körperlich, es ist ja auch ja oben im Schädel. Da natürlich, alles eine ungeheure seelische Belastung ist das. Mit Sicherheit. Wie verbringst du jetzt deine Tage? Ja, dass ich da eben nicht dran denke. Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Ne? Du bist zu Hause, du spürst deine Schmerzen jetzt neuerdings auch. Nee, das mache ich eben nicht. Ich gehe nach jeder nach Möglichkeit haue ich ab. Wohin haust du denn? Gehe ich raus. Ja, einfach nicht irgendwie tanzen gehen oder sowas, ne? Aber dann so tagsüber, dann was weiß ich, dann gehe ich irgendwo hin, setz mich da hin und trinke Kaffee und sowas. Ja gut, aber dann bist du ja auch, wie du gerade schon erzählt hast, auch konfrontiert mit den Reaktionen, die dich auch wieder aufmerksam machen auf dein eigenes Leid, wenn die Kinder da stehen und starren dich an. Ja, genau. Ja, das ist schon richtig, aber wenn ich kann mich hier nicht zu Hause einschließen, dann müsste ich ja verrückt sein, wenn ich das machen würde. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man entweder allzu lange so versucht, man ja alles auszunutzen. Ne? Du denkst an den Tod? Natürlich. Seitdem ich das weiß, natürlich. Und ich weiß es ja nun schon ein bisschen länger. Ne? Nimmst du auch zurzeit Schmerzmedikamente? Ja. Ja, sonst muss ich ja. Ich habe jetzt vorgestern, ja, oder vor 3 Tagen, ja, dann habe ich Morphium gekriegt. Ne? Ich habe es aber noch nicht genommen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Werde ich es nehmen müssen. Und das wird mein Leben dann ja noch mehr einschränken. Ne? Wie kam das denn eigentlich damals? Du sagst, am Anfang war das überhaupt nicht zu sehen, dieses Knüppelchen. Nee. Wann hast du dich denn entschieden, zu einem Arzt zu gehen? Ach, ich habe das Knüppelchen, das war unter der Haut. Das habe ich auch mal meinem Hausarzt mal gezeigt. Und er sagte, oh, weißt du was, das ist eine Lymphdrüse, da muss mal weggemacht werden. Ja, und er sagte, oh, das können wir mal ambulant mal wegmachen. Ja, und da ist er mal so überflächlich drüber geredet worden. Weil das war für ihn nicht schlimm und für mich auch nicht. Ja, und das hat sich auch nie verändert. Das bestimmt ein Jahr lang nicht. Bis mit einmal, als wenn das explodiert ist. Ne? Dann ist es ganz schnell gewachsen. Ja, also man konnte es jeden Tag sehen. Ne? Und dann bist du wieder zu deinem Arzt gegangen? Ja, da bin ich wieder zu meinem Arzt hingegangen. Ne? Da wuchs es ja wie verrückt. Ja, und da bin ich ins Krankenhaus gekommen, da haben sie mir das weggeschnitten. Ja, und da war es natürlich bösartig. Ne? Ja. Ja, und seitdem renne ich mit dem Mist da durch die Gegend. Handballgroß, das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wenn man das uns erzählt bekommt. Nee, das kann man sich auch nicht vorstellen. Weil sowas vergleichbar ist. Ne? Du bist ja auch ganz eingeschränkt in den Bewegungen des Kopfes, ne? Wenn man so ein schweres Geschwür am Hals hat. Natürlich, das ist klar. Ne? Also ich habe den Hintergrund deines Anrufes sehr wohl verstanden, Helmut. Und appelliere jetzt nochmal an die Zuschauer oder an die Zuhörer, wer in irgendeiner Weise eine wirklich seriöse Idee hat, wie man Helmut vielleicht helfen kann. Idee insofern, dass wir vielleicht aufmerksam gemacht werden auf eine Spezialklinik oder auf ein spezielles Verfahren oder auf ein Fachmann. Eine einzige Chance. Bitte ich sehr, sich bei uns zu melden unter der bekannten Telefonnummer oder unter der Faxnummer 0800 567 8110. Und wir werden es so schnell es irgend geht an dich weitergeben, Helmut. Also das wäre einmalig von euch. Ja. Ganz toll. Hoffen wir mal alle, dass vielleicht irgendjemand zugehört hat, der da ein bisschen weiter weiß und eine Idee hat. Ja, bei dir gucken und hören ja viele zu, ne? Vielleicht ist jemand dabei. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen, hier angerufen zu. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Lieber Helmut, alles Gute. Hoffentlich klappt es irgendwie. Sehr schön. Ja. Ich bedanke mich. Tschüss, Helmut. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Michael. Michael ist 18 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hier Michael, ist schon guten Morgen. Morgen. Ja, es ist irgendwie schon, wir haben ja schon 20 vor 2. Ja. Da sagt man guten Morgen, obwohl es eigentlich noch Nacht ist. Ja, eigentlich schon. Aber ich kann euch gute Nacht zu dir sagen. Ja gut, also mein Thema ist eben eine Sache zwischen meinem jüngeren Bruder, also der ist 4 Jahre jünger als ich und mir. Und zwar ist das so, dass meine Eltern sich eben vor 10 Jahren scheiden lassen haben. Und ich bin dann ungefähr nach einem halben Jahr, nachdem ich dann noch bei meiner Mutter gewohnt habe, dann zu meinem Vater gezogen. Also er hat dann auch das alleinige Sorgerecht gekriegt und mein Bruder ist eben bei meiner Mutter geblieben. Ja, und Also, mein Bruder, ich habe den voll selten immer nur gesehen, weil die sind dann auch weggezogen in eine andere Stadt, also eine Stunde von uns entfernt. Und dann gab es immer nur Terror und so, weil meine Mutter anscheinend nicht wollte, dass also mein kleiner Bruder dann eben zu uns kommt oder so, weil ich denke mal, dass sie Angst hatte, dass er dann sagt, er will auch zu seinem Vater. Mhm. Ja, und dann ging das eben immer so weiter und so, dann gab es immer Stress, dass er nie zu uns kommen durfte und so, und ich war eigentlich immer so der Einzige, der den Kontakt dann aufrechterhalten hat. Also nicht zu euch kommen durfte, weil die Mutter es nicht wollte? Ja, ich gehe mal davon aus. Also mein Vater durfte gar nicht mit ihm reden, am Telefon oder so. Mhm. Das ging überhaupt nicht. Ja, und irgendwann ist das dann so weit gegangen, dass meine Mutter dann neu geheiratet hat. Mhm. Und sie meinte dann, dass also mein Bruder dann auch den neuen Namen annehmen sollte. Mhm. Und mein Vater hat dann eben gesagt, das will er auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, und dann ging das über 1000 Gerichte und alles Mögliche, und dann wurde das eben so entschieden, dass das dann doch so sein sollte, dass der Name dann eben geändert wird. Mhm. Ja, und dann hat mein Vater eben gesagt, das macht er, also das findet er nicht gut und so, und dann hat er ihn zur Adoption freigegeben. Und dann haben meine Mutter, also meine leibliche Mutter und ihr neuer Mann ihn dann auch adoptiert. Mhm. Also rechtlich gesehen ist er ja eigentlich dann nicht mehr mein Bruder, aber so eben auch noch. Also da kann man nichts dran ändern. Dieses ist ein Bruder, also. Ja, klar. Ja, und das Problem an der ganzen Sache ist, ich hatte eben vor 3 Wochen hatte ich meinen 18. Geburtstag. Mhm. Ja, und also meine Mutter hat sich die ganzen Jahre eigentlich nicht um mich gekümmert. Mhm. So, also von wegen irgendwie mal anrufen oder so gab es eigentlich nicht. Und ich habe, also meine Mutter habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen. Mhm. Und meinen Bruder, den habe ich vor 2 Monaten gesehen auf dem Altstadtfest. Mhm. Hier bei uns ist so ein Stadtfest gewesen, da habe ich den gesehen und ich habe den beinahe überhaupt nicht erkannt. Habt ihr miteinander geredet? Ja, 2 Minuten oder so, weil ich weiß nicht. Also wir haben überhaupt gar kein Verhältnis. Würdest du denn gar einen Kontakt mit ihm haben? Ja, eigentlich schon. Also ich habe es immer wieder probiert, dass ich angerufen habe oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, ah, keine Ahnung. Nein, kann es sein, dass deine Mutter ihn so sehr unter ihrer Fuchtel hat? Oder will er wirklich nicht? Ich weiß nicht. Also ich weiß wirklich. Aber warum sollte er nicht wollen? Es ist doch toll, mit einem größeren Bruder Kontakt zu haben. Ja, das ist das Problem. Also ich wäre froh, wenn ich einen großen oder einen kleinen Bruder hätte, in manchen Situationen und so. Und sag mal, wie kommt das eigentlich, dass der kleine Bruder dann zu deiner Mutter kam und du zu deinem Vater? Also das war so, meine Mutter und ich, wir haben uns schon, also noch nie richtig verstanden. Mhm. Und ich war dann, also ich bin ja auch älter als mein Bruder, 4 Jahre und mein Bruder war eigentlich noch ziemlich klein, als das mit der Trennung war. Der war 5 und... Achso, ich verstehe. Und dann hast du dann den Wunsch auch geäußert, zum Vater zu gehen. Also ich bin dann auch zu meinem Vater gegangen und dann auch mit Jugendamt und Gericht und so. Da muss ich vor Gericht was sagen und so, damit das mit dem Sorgerecht klar geht. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du Kontakt zu deinem Bruder? Also am Freitag will mich meine Mutter eben abholen, dass ich am Wochenende dann da bin, weil die mich unbedingt irgendwie, was weiß ich, wegen Geburtstag oder so, ich habe da so ein Buch von der gekriegt und so mit Fotos drin und allem möglichen, und jetzt auf einmal fängt die dann an, sich zu kümmern und so. Ich weiß auch nicht, was das soll. Nein, pass auf. Sieh das doch mal als Chance. Vielleicht hat die viel Scheiße gebaut in der Vergangenheit, die man auch gar nicht so entschuldigen kann. Aber nun sieh mal nach vorne. Versuche doch, auch allein um vielleicht ein gutes Verhältnis zu deinem Bruder aufzubauen, dich ein bisschen jetzt darauf mal einzulassen. Vielleicht tut ihr ja auch das eine oder andere leid. Und es ist ja immerhin eine Geste von ihr, dass sie jetzt den Kontakt sucht und dich sogar zu ihr einlädt. Ja. Mach das doch mal einfach mit. Spring doch jetzt auch mal über deinen eigenen Schatten und versuch mal, die Vergangenheit ein bisschen Vergangenheit sein zu lassen. Ja. Vor allen Dingen für deinen Bruder. Vielleicht gar nicht mal um sie, sondern dass du auf diesem Weg an deinen Bruder rankommst. Ja, also ich weiß nicht, normalerweise habe ich immer gedacht, so, er wird jetzt auch älter und so, mit den Jahren wird es vielleicht besser, dass er da mehr eigenständiger wird und mehr selbstständiger und dass er dann auch vielleicht mal irgendwie den Wunsch äußert oder so seinen Bruder anzurufen. Irgendwie aus Interesse oder Hat er noch nicht gemacht jetzt? Nein, eigentlich nicht. Nee, aber nun hast du doch wirklich die Chance, dich mit ihm auch mal vielleicht länger, ein paar Stunden auseinanderzusetzen, wenn du da hinfährst. Ja. Er ist ja nur auch gerade erst 14 Jahre alt, ist auch noch nicht so alt. Ja, klar. Dann streng dich mal an und versuch ihn mal auch für dich zu gewinnen, dass er auch merkt, dass er einen tollen, netten, älteren Bruder hat. Ja. Und wenn das Verhältnis zu deiner Mutter sich ein bisschen normalisiert, dann wird die vielleicht auch gar nichts dagegen haben, dass ihr beide wieder Kontakt und dass ihr eine Freundschaft aufbaut miteinander. Ja. Also ich würde jetzt an der Stelle da nicht so bockig oder voreingenommen rangehen. Ja, nicht unbedingt, nur ich weiß, ich habe irgendwie, ja, nicht unbedingt Angst, aber ich weiß es irgendwie, ich weiß gar nicht, weil es ist irgendwie gar keine Beziehung da, auch nicht so. Also es ist wirklich wie, als wenn ich irgendjemand jetzt irgendeinen Neuen treffe, den ich irgendwo kennengelernt habe oder so. Ist egal, dann ist es halt jetzt ein Neuen. Dann verhalte dich so, als wäre es jemand Neues. Ja. Aber du bist ja schon interessiert an deinem Bruder. Und das ist jetzt doch, ich finde, das ist eine Chance, da vielleicht was hinzukriegen und aufzubauen. Na gut. Hm? Wann ist das jetzt genau? Am Wochenende, ne? Ja, weißt du? Jetzt am Wochenende. Und wie lange wirst du dann da bleiben? Ja, ich habe noch nicht genau festgesagt. Ich lege das darauf fest, wie das dann funktioniert. Mhm. Also es könnte sogar sein, dass du über Nacht da bist. Ja, also das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist doch toll. Jetzt lass das mal auf dich zukommen und wie gesagt, versuch mal unvoreingenommen dahin zu gehen. Ja. Und zieh mit dem vielleicht ein bisschen um die Häuser mit dem Bruder, versuch auch mal ein bisschen alleine mit ihm zu sein, dass er einfach ein bisschen quatscht. Ja. Und wenn das einigermaßen gut gelaufen ist, dann könnte er so verbleiben, dass du sagst, komm, lass uns doch mal was zusammen machen, vielleicht nächste Woche mal oder irgendwie. Ja, das Problem ist, die wohnen etwas weiter weg und ich habe noch keinen Führerschein. Wie weit wohnen die denn entfernt? Eine Stunde mit dem Auto ungefähr. Mhm. Also die sind auch extra so weit weggezogen, also nicht irgendwie aus beruflichen Gründen oder so, sondern... Ja gut, aber da wird es mittlere Wege geben mit Bahn oder Bus, dass man erstmal mit... Ja, darf ja auf jeden Fall. Und irgendwann hast du vielleicht auch ein Auto und dann ist es gar kein Problem mehr. Ja. Also geh mal ran, geh mal positiv an das Wochenende. Ja, okay. Michael. Danke dir, Jürgen. Tschüss. Schön. Tschüss. Jetzt haben wir Stefan, 22 Jahre alt. Ja, hi, Domian. Ja, Stefan, guten Morgen. Hi, guten Morgen. Domian, wir haben ein Problem. Ich habe hier auf meinem Computerbildschirm stehen Nadine, 19. Das ist deine Freundin wahrscheinlich. Ja, genau, die ist neben mir. Ja. Ja. Stefan. Auf. Wir haben jetzt seit ungefähr 2,5 Stunden, 3 Stunden Sex. Und. Halt, ihr habt jetzt gerade seit 2,5 Stunden Sex. Ja, ja, sicher. Gratulation, wie geht's dir? Wenn ich ehrlich bin, ich bin schlapp drauf. Rufst du direkt vom Tatort aus an, vom Bett, aus dem Bett aus? Ja, sicher. Ihr beide liegt also im Bett. Ja, Nadine jetzt nicht mehr. Nicht mehr, aber du. Die stinkig. Ja. Du liegst jetzt noch nackt im Bett. Ja. Aha. Und zwar geht es darum, und dann haben wir gesagt, komm, dann creme ich dich ein. Ja. Und dann machen wir mit Massagegerät weiter. Ja. Jetzt, da ich Altenpfleger bin, habe ich damals ein Massagegerät geschenkt bekommen. Wie praktisch. Ja, nur praktisch. hat sie natürlich Angst, dass ich nicht so weit gehe. Hä? Jetzt wollte man mal fragen, inwiefern? Moment, sie hat Angst, dass du nicht zu weit gehst? Dass ich zu weit damit gehe. Was heißt das denn? Verstehe ich nicht. Ja, Wie mit dem Massieren, dass du mit dem Massieren zu weit gehst? Genau. Nachdem ihr 2,5 Stunden Sex gehabt habt, was heißt dann zu weit gehen? Ja, das geht zum Beispiel darum, der Sex war ja bis jetzt hundertprozentig. Nadine ist auch oft gekommen und so, aber es lief alles. Ja. Ne? Nur, wie gesagt, irgendwann kann der Mann nicht mehr. Ja. Steht da nicht mehr. Ist auch normal. Ist auch normal. Ne? Darf ich denn fragen, wie viel Mal du gekommen bist heute Abend schon? Noch kein Mal. Wie, noch kein Mal? Jetzt habe ich das nur unter Kontrolle gehabt. Wie, und dann ist die Nummer schlapp im Moment? Oder? Ja, im Moment habe ich keine Kraft mehr in der Art. Aha. Also der unten, der Wille ist da. Also im Moment telefonierst du ja auch. Der Geist ist da, aber das Fleisch ist schlapp. Gut, jetzt erklären wir mal die Nummer mit der Massage, verstehe ich auch. Pass auf. Und es geht darum, sie hat Angst, sie weiß nicht, wenn ich jetzt massiere und so, eingeklemmt habe ich sie alles. Mhm. Und dann haben wir da eine Sendung, ich sage, pass auf, damit du keine Angst hast, dann rufen wir einen Domian an. Ja, sehr kluge Idee. Ja, ne? Und dann sagt sie, ach, du kommst doch nicht. Gut, dann ist egal. Auf jeden Fall bin ich durchgekommen. Es ehrt mich, aber ich meine Sendung. Speziell fragen, ja. Mit dem Massagegerät, man soll ja nicht so in der Scheide, so und. Ja. Ne? Und also, wie weit man überhaupt gehen kann. Vielleicht ist das gerade ein bisschen untergegangen. Du hast also auch ein Massagegerät. Mhm. Ja, sicher. Das habe ich ja nicht richtig verstanden. Doch, das habe ich bekommen damals als Altenpfleger. Wie so ein Massagestab? Ja, Stab nicht. Das ist, das kann man variieren. Als Kamm, als Bombe, als Kugeln. Und das vibriert natürlich. So was kriegt man als Altenpfleger zum Massieren? Wenn man gut pflegt, doch. Also der Oma sagte, sie brauchte das nicht mehr. Dann hat sie mir das geschenkt damals. Ja, gut. Also dann wollten wir das ausprobieren. Ja. Ja. Und jetzt geht es nur darum, weil sie hat Angst, sie weiß nicht, wie weit wir gehen können damit. Sie weiß nicht, wie weit sie damit gehen kann. Ja. Oder wie weit du damit gehen kannst. Genau. Deswegen, ich möchte ja auch nicht wehtun. Also eingecremt ist sie schon. Ja, genau. Also die manuelle Geschichte ist gelaufen. Das ist alles in Ordnung. Es geht jetzt darum, wie man mit diesen Geräten umgeht. Richtig. Man massiert ja nicht nur den Rücken. Nein, ist mir schon klar. Also wir wollen es klar aussprechen. Du weißt nicht, wie man diese Geräte einführt, wie tief und wohin. Richtig, und genau. Und ich soll euch jetzt eine Bedienungsanleitung sagen. Nein, nicht direkt die Bedienungsanleitung. Aber du hast ja vielleicht mehr Erfahrung. Na klar, ich weiß alles in Sachen Sex. Ja, siehst du? Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt gib mir mal deine schüchterne Freundin. Die will ja, ich jetzt passen. Ja, Moment mal. Nadine? Warum ist sie denn stinkig überhaupt? Jetzt traut sie sich nicht. Ach, Sag mir du mir erst, warum sie stinkig ist. Hä? Warum ist sie denn stinkig? Ja, weil ich schlapp gemacht habe. Ja, aber das verstehe. Komm, dann lass uns das mal mit dem Massagegerät ausprobieren und so. Aber dann erklären. Das kennt sie noch nicht. Ja, schöne Idee. Das Geile dabei. Tolle Idee, aber ich verstehe nicht, dass du schlapp gemacht hast. Ja, weiß ich auch nicht. Nach 2,5 Stunden? Ja, ich weiß auch nicht. Hast du es leicht überzogen? Ich weiß es nicht, echt, also habe ich noch nie gehabt. Also ist denn Nadine jetzt vom Klo zurück? Nee, die traut sich nicht. Doch, die traut sich nicht. Die hat Angst. Also, ihr beiden Süßen. Wenn das jetzt wirklich ganz ernst gemeint ist. Nein, ist wirklich ernst gemeint, sonst würde ich an ihrem sehen. Nur sie traut sich jetzt nicht mit dir zu reden. Die sieht dich, ja. Die hat dich am Fernsehen gesehen, sagt, sie hat sofort gesagt, ich rede mit ihm nicht. Also. Wenn, dann soll er das sagen, ich kann wie du das machen sollst, und dann machen wir das. Aber ich. Es gibt einen ganz einfachen Rat. Also ich kenne jetzt dieses Gerät nicht im Einzelnen. Fangt doch ganz einfach an. Mach es so intensiv und so tief und so hektisch oder zärtlich, bis solange sie stöhnt und es ihr gefällt. Das ist die einfache Rezeptur. Ja, ne? Hab ich mir auch gedacht. Ich dachte, dass ihr eigentlich so schlau selbst seid. Ja, ja, ich bin eigentlich schlau genug da drin. Also, Nadine, aber falls du jetzt zuhörst, keine Hemmung, keine Berührungshemmung. Nee, lass ihn mal machen. Er ist ja nun auch schon ein erfahrener junger Mann von 22 Jahren. Ja. Und wenn es dir nicht gefällt, dann signalisierst du ihm das halt. Ja, das habe ich ja auch gesagt. So einfach ist das. Aber wie gesagt, also, aber das Ding ist affengeil, ne? Muss was? Echt. Was, der das was? Das Ding ist affengeil. Ja, also ich ran. Ich habe schon mal ausprobiert, so, das gibt ja 7 Varianten da drauf. Also ich bin jetzt ganz neugierig, was für ein Gerät das ist. Ja, das ist affengeil. Ich kann dir gerne mal ein paar Fotos schicken. Gerne, mach mal. Ich freue mich immer über solche Fotos. Mach ich, Domi. Also Nadine, ihr dürft jetzt gerne meine Sendung im Hintergrund weiterlaufen lassen. Ja, das machen wir. Weiß ich nicht. Ich so. Gucke gerne bei euch zu. Ja. Und nehmt das Gerät, ja, und versucht alles Schöne zu machen. Ich wünsche euch noch 2 weitere schöne Stunden. Ja, ich hoffe, es ein bisschen länger geht. Und ich wünsche dir nun dann auch einen mega Orgasmus, Stefan. Ja, das sowieso. Muss also ja jetzt irgendwann kommt er schon. Ja, da muss ich 2 Stunden schlafen. Muss ja jetzt auch passieren. Ja. Domian, ich bedanke mich. Ja. Ich hoffe, dass ihr das geholfen hat. Ich hoffe sehr. Ich nicht mehr so eine Angst hatte. Nadine, jetzt geht's los. Ran an den Speck von genau. Stefan. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ja, also jetzt geht's weiter mit Jürgen. Jürgen ist 25 Jahre alt und ist jetzt am Telefon. Hi. Hallo, hi Domian. Jürgen, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe mich im Internet verliebt. Ins Internet verliebt? Ja, im Chat. Also ich habe ein Mädchen kennengelernt im Chat. Ach du liebe Zeit. Und nun stehst du da? Ja, verliebt. Ich bin jetzt auch mit der zusammen. Ach, du bist schon mit der zusammen? Ja, ne? Ihr habt euch kennengelernt übers Internet? Ja, das war so. Ich bin im Internet, habe das Mädchen kennengelernt. Mhm. Hab dann einen Scanner hier, hab von mir ein Foto genommen und das rüber gescannt. Auch ein echtes Foto? Oder? Ein echtes Foto von mir. Kein Modelfoto oder nein, so? Nein. Und umgekehrt genauso? Nein, sie hat keinen Scanner, sie hat mir ein Foto geschickt. Aha. Also ich habe dann am gleichen Abend, haben wir noch telefoniert. Ich wollte eine halbe Stunde mit ihr telefonieren. Also ihr hat dein Foto gefallen? Ja. Ja. Und da habe ich mit der, wollte ich eigentlich eine halbe Stunde mit ihr telefonieren. Mhm. Aus der halben Stunde sind 2,5 Stunden geworden. So muss das sein. Und irgendwann hast du das Bild von ihr bekommen. Ja. Und warst auch hin und weg, hast gesagt. Ich war schon vorher hin und weg. Na gut, aber es hätte ja die große Enttäuschung werden können, ne? Ja. Es gibt stimmlich die super tollen Frauen oder auch Männer. Und wenn man sie dann sieht, dann möchte man doch eher vielleicht laufen gehen. Ja. Nee, und dann, wo ich das Bild gekriegt habe, war ich auch hin und weg. So, und jetzt seid ihr zusammen. Jetzt sind wir 2 Monate schon zusammen. Das sind die Segnungen der neuen Zeit. Liebe ja, wir haben uns aber noch nicht gesehen. Wie, ihr habt euch noch nicht gesehen? Noch nicht getroffen? Noch nicht getroffen, nein. Und trotzdem würdest du sagen, ihr seid zusammen? Ja. Wie kann ich ja das verstehen? Aber wir sind auf die gleichen Wellenlänge. Ja gut, aber warum trefft ihr euch denn nicht? Doch, wir treffen uns jetzt im Oktober. Im Oktober? Warum wartet ihr so lange damit? Weil sie so weit weg wohnt. Sie wohnt im Schwarzwald. Und du? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Naja, so weit ist es ja nun auch nicht. Ich bin nicht San Francisco oder so. Ja. Wie auch immer, das Glück bahnt sich an. Und im Oktober fährst du hoffentlich in den Schwarzwald. Nein. Sie kommen ins Ruhrgebiet. Sie kommen im Ruhrgebiet. Ich fahre im... Wunderbar. Für Neujahr. Das längste Telefonat, was wir getrieben haben, waren 6,5 Stunden. Habe ich schon noch dolle Sachen gehört. 13 Stunden und sowas. Also. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück und alles Gute und grüßt die Freundin. Ja, okay, danke Domian. Deine Sendung ist super. Mach weiter so. Danke Jürgen. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik. Annette Bastian. Und morgen, sage ich es das Ganze nochmal, will ich mit ganz reichen Leuten sprechen. Das Thema der Sendung heißt Club der Millionäre. Ich möchte mit sehr reichen Menschen sprechen über das Reichsein. Wie seid ihr reich geworden? Wie ist es, reich zu sein? Und die Schattenseiten und so weiter. Mindestens 1 Million müsst ihr haben. Nach oben ist die Skala offen. Club der Millionäre, morgen 1 Uhr, Radio 1 live und wieder Fernsehen. Tschüss.